Charles kam also noch einmal auf die Klavierfrage zu sprechen. Emma antwortete bissig, man täte wohl besser daran, es zu verkaufen. Dieses arme Klavier, das ihm so viel eitle Genugtuung verschafft hatte, wegzugeben, bedeutete für Bovary gewissermaßen den unbegreiflichen Selbstmord eines Stücks von ihr selbst. »Wenn du möchtest«, sagte er, »hin und wieder eine Stunde, das würde uns ja nicht völlig ruinieren.« »Stunden sind aber nur von Nutzen«, erwiderte sie, »wenn man sie regelmäßig nimmt.« So stellte sie es an, von ihrem Gatten die Erlaubnis zu bekommen, dass sie einmal pro Woche in die Stadt fuhr und ihren Liebhaber sah. Man fand sogar schon nach einem Monat, sie mache beachtliche Fortschritte. Es war Donnerstag. Sie stand auf und kleidete sich leise an, um Charles nicht zu wecken, denn er hätte ihr gesagt, es sei doch wieder viel zu früh. Dann ging sie hin und her, sie stellte sich ans Fenster. Sie schaute hinunter auf den Platz. Der erste Dämmerschein sickerte zwischen die Pfeiler der Markthalle und am Apothekerhaus, dessen Fensterläden geschlossen waren, schimmerten im blassen Morgenrot schon die großen Buchstaben des Ladenschilds. Wenn die Zeiger der Uhr auf 7:15 standen, lief sie hinüber zum Lion d'Or, wo Artemis ihr gähnend die Tür öffnen kam. Für Madame schaufelte sie aus der Asche die zugedeckte Glut. Emma blieb allein in der Küche. Von Zeit zu Zeit ging sie hinaus. Hivert war gemächlich beim Anspannen und lauschte zudem Mutter Lefrançois, die ihren Kopf unterm baumwollenen Häubchen durch ein Guckfenster streckte, ihm Aufträge gab und Anweisungen erteilte, die jeden anderen um den Verstand gebracht hätten. Emma stampfte ungeduldig mit ihren Stiefelchen auf dem Hofpflaster. Endlich hatte er seine Suppe gegessen, seinen Mantel angelegt, seine Pfeife entzündet, seine Peitsche gepackt und kletterte nun in aller Ruhe auf den Kutschbock. Die Hirondelle setzte sich in leichten Trab und hielt auf der ersten Dreiviertelmeile da und dort, um Reisende aufzunehmen, die am Wegrand vor den Hofgattern stehend nach ihr ausspähten. Wer am Vortag reserviert hatte, ließ auf sich warten. Manch einer lag sogar noch zu Hause im Bett. Hivert rief, schrie, fluchte. Dann stieg er vom Kutschbock und schlug kräftig gegen die Tür. Der Wind pfiff durch die gesprungenen Klappfenster. Mittlerweile füllten sich die 4 Sitzbänke, der Wagen rollte, die Apfelbäume zogen in Reih und Glied vorüber und die Landstraße zwischen ihren 2 langen Gräben voll gelbem Wasser lief immer schmaler werdend zum Horizont. Emma kannte sie von Anfang bis Ende. Sie wusste, nach einer Weide kam ein Pfosten, dann eine Ulme, eine Scheune oder ein Straßenwärterhüttchen. Manchmal wollte sie sich eine Überraschung gönnen und schloss die Augen, doch niemals verlor sie das klare Gefühl für die noch vor ihr liegende Strecke. Endlich rückten die Backsteinhäuser näher, der Boden dröhnte unter den Rädern, die Hirondelle glitt zwischen Gärten dahin, durch die Lattenzäune sah man Statuen, einen Hügel mit Weinlaube, gestutzte Eiben und eine Schaukel. Dann mit einem Schlag erschien die Stadt. Amphitheatralisch abfallend und in Nebel gehüllt, wucherte sie jenseits der Brücken weiter im Verschwommenen. Dahinter kletterte mit steter Eintönigkeit das offene Land höher und höher, berührte schließlich in der Ferne die ungewisse Grundlinie des fahlen Himmels. So von oben gesehen wirkte die ganze Landschaft reglos wie ein Gemälde. Die vor Anker liegenden Schiffe drängten sich in einer Ecke, der Fluss schlang seinen Bogen um den Fuß der grünen Hügel und die langgestreckten Inseln glichen großen schwarzen Fischen, die auf dem Wasser dümpelten. Aus den Fabrikschloten quollen riesige braune Fahnen, deren Enden fortflatterten. Man hörte das Gebrumm der Schmelzhütten, vermischt mit dem hellen Glockenspiel der Kirchen, die im Dunst aufragten. Die kahlen Bäume entlang der Boulevards bildeten veilchenblaues Gestrüpp zwischen den Häusern und die regenglänzenden Dächer spiegelten unregelmäßig je nach Höhe des Viertels. Mitunter fegte ein Windstoß die Wolken zur Anhöhe Sainte-Catherine, Luftwellen gleich, die sich lautlos an einer Klippe brachen. Etwas Schwindelerregendes entströmte für sie diesen zusammengeballten Leben, und ihr Herz saugte sich gierig voll, als hätten ihr die 120.000 Seelen, die hier zuckten, alle auf einmal die Leidenschaften eingehaucht, die sie bei ihnen vermutete. Ihre Liebe wuchs angesichts des weiten Raums und geriet in Aufruhr durch das wirre Tosen, das heraufdrang. Sie goss diese Liebe wieder aus sich hinaus, auf die Plätze, auf die Promenaden, auf die Gassen, und die alte normannische Stadt erstreckte sich vor ihren Augen wie eine unermessliche Metropole, wie ein Babylon, in das sie einzog. Sie lehnte sich mit beiden Händen aus dem Klappfenster, den Lufthauch tief einatmend. Die drei Pferde galoppierten, die Steine knirschten im Schlamm, der Postwagen schaukelte, und Hivert schickte den Kariolen auf der Landstraße schon von weitem einen Warnruf entgegen, während die Bürger, die eine Nacht in Bois-Guillaume verbracht hatten, den Hang in ihrem kleinen Familiengespann gemächlich hinabfuhren. An der Zollschranke wurde Halt gemacht. Emma löste ihre Überschuhe, wechselte die Handschüchen, zupfte an ihrem Schal, und 20 Schritt weiter stieg sie aus der Hirondelle. Die Stadt erwachte. Ladengehilfen mit griechischen Mützen putzten die Schaufenster der Geschäfte, und Frauen, Körbe gegen ihre Hüften gepresst, ließen dann und wann einen lauten Ruf ertönen an den Straßenecken. Sie ging mit gesenktem Blick dicht an den Hauswänden und vor Vergnügen lächelnd unter ihrem herabgelassenen schwarzen Schleier. Aus Angst gesehen zu werden, nahm sie meist nicht den kürzesten Weg. Sie huschte durch finstere Gässchen und gelangte schweißgebadet unten in der Rue Nationale zu dem Brunnen, der dort steht. Dieses Viertel ist die Heimat des Theaters, der Kneipen und Dirnen. Oft fuhr ein Karren an ihr vorbei, beladen mit schwankender Bühnendekoration. Kellner in Schürzen streuten Sand auf die Steinplatten zwischen grünen Sträuchern. Es roch nach Absinth, Zigarre und Austern. Sie bog in eine Straße. Sie erkannte ihn am lockigen Haar, das unter seinem Hut hervorschaute. Léon spazierte weiter auf dem Trottoir. Sie folgte ihm bis zum Hotel. Er ging hinauf, öffnete die Tür, trat ein. Endlich die Umarmung. Dann sprudelten Worte nach den Küssen. Man erzählte sich von den Kümmernissen der Woche, den Vorahnungen, den Ängsten wegen der Briefe. Jetzt aber war alles vergessen und sie blickten einander ins Gesicht, lachten vor Lust und gaben sich Kosenamen. Das Bett war ein großes Mahagonibett in Form eines Nachens. Vorhänge aus roter Levantine hingen von der Decke, zu tief gerafft am ausladenden Kopfende. Und nichts auf der Welt war so schön wie ihr dunkles Haar und ihre weiße Haut, die sich abhoben von diesem Purpur, wenn sie aus Scham ihre nackten Arme hob und das Gesicht in den Händen barg. Der warme Raum mit seinem schlichten Teppich, seinem verspielten Zierat und seinem sanften Licht schien besonders geeignet für die Vertraulichkeiten der Leidenschaft. Die spitz zulaufenden Bettsäulen, die Gardinenhalter aus Messing und die dicken Kugeln der Feuerböcke schimmerten, wenn plötzlich die Sonne hereinfiel. Auf dem Kamin lagen zwischen den Kandelabern zwei von jenen großen rosaroten Muscheln, in denen man das Meerrauschen hört, drückt man sie ans Ohr. Wie sehr liebten sie dieses wohlige Zimmer mit all seiner Fröhlichkeit, war sein Glanz auch ein wenig verblasst. Sie fanden die Möbel stets am gewohnten Platz und manchmal Haarnadeln, die sie am letzten Donnerstag vergessen hatte, unterm Fuß der Pendeluhr. Sie aßen vor dem Kamin an einem runden, mit Palisandereinlagen verzierten Tischchen. Emma schnitt Stücke, legte sie ihm auf den Teller und sagte dabei allerhand Schmeicheleien, und sie lachte schallend und zügellos, wenn der Champagnerschaum über den Rand des hauchfeinen Glases auf ihre beringten Finger perlte. Sie waren so vollkommen versunken ins wechselseitige Besitzen, dass sie meinten, in ihrem eigenen Haus zu sein und hier leben zu dürfen bis zum Tod, wie ewig junge Eheleute. Sie sagten, unser Zimmer, unser Teppich, unsere Sessel. Und sie sagte sogar, meine Pantöffelchen, ein Geschenk von Leon, eine Laune, die er ihr erfüllt hatte. Das waren Pantöffelchen aus rosa Atlas, gesäumt mit Schwanenflaumen. Wenn er sie auf den Schoß nahm, baumelte ihr zu kurzes Bein in der Luft, und das niedliche Schuhwerk an der Ferse offen hing bloß an den Zehen ihres nackten Fußes. Er genoss zum ersten Mal das unbeschreibliche Raffinement weiblicher Eleganz. Nie zuvor war ihm diese Anmut der Sprache begegnet, diese Dezenz in der Kleidung, diese Pose eines schlummernden Täubchens. Er bewunderte das Schwärmerische ihrer Seele und die Spitzen ihres Unterrocks. Außerdem war sie nicht eine Frau von Welt, noch dazu eine verheiratete Frau, also eine richtige Geliebte? Durch die Vielfalt ihrer Stimmungen, bald mystisch, bald heiter, fröhlich plappernd, still verschlossen, aufbrausend, unbekümmert, entflammte sie in ihm tausend Begierden, weckte Triebe oder Erinnerungen. Sie war die Liebende aller Romane, die Heldin aller Tragödien, das nebelhafte Sie aller Gedichtbände. Auf ihren Schultern fand er die Bernsteinfarbe der Odaliske im Bad. Sie hatte die lange Taille feudaler Burgherrinnen, sie glich obendrein der blassen Frau von Barcelona, vor allem aber war sie Engel. Oft, wenn er sie ansah, war ihm, als schwebe seine Seele zu ihr, schmiege sich wie eine Welle um ihr Haupt und gleite hinabgezogen in das Weiß ihrer Brust. Er saß am Boden vor ihr, und die beiden Ellbogen auf ihren Knien betrachtete er sie lächelnd und mit erhobener Stirn. Sie beugte sich über ihn und flüsterte, wie atemlos im Rausch, »Oh, rühr dich nicht, sag nichts, schau mich an. Deinen Augen entströmt etwas ungeheuer Sanftes, das tut mir so wohl.« Sie nannte ihn »Kind, Kind, liebst du mich?« Und die Antwort hörte sie nicht, allzu hastig suchten seine Lippen nach ihrem Mund. Auf der Pendeluhr saß ein kleiner, bronzener Cupido, der seine Ärmchen rundend unter einer goldenen Girlande herumkokettierte. Sie lachten oft über ihn. Doch ging es ans Abschiednehmen, wurde ihnen alles ernst. Reglos standen sie voreinander und sagten immer wieder, »Bis Donnerstag, bis Donnerstag.« Plötzlich griff sie mit beiden Händen nach seinem Kopf, küsste ihn schnell auf die Stirn, rief »Leb wohl« und stürmte die Treppe hinab. Sie ging in die Rue de la Comédie zu einem Friseur, um sich ihr Haar richten zu lassen. Die Nacht brach herein. Im Laden wurde das Gaslicht entzündet. Sie hörte das Theaterglöckchen, das die Komödianten zur Vorstellung rief, und sie sah gegenüber Männer mit weißen Gesichtern und Frauen in verwelkten Toiletten durch den Bühneneingang verschwinden. Es war heiß in dem kleinen, niedrigen Raum, wo zwischen Perücken und Pomaden der Ofen bullerte. Der Brennscherengeruch mitsamt den fettigen Händen, die ihren Kopf kneteten, machte sie rasch benommen, und so dämmerte sie ein wenig unter ihrem Frisiermantel. Häufig offerierte der Gehilfe, der sie kämmte, Karten für den Maskenball. Dann marschierte sie los. Sie ging die Straßen wieder zurück. Sie kam zur Croix Rouge. Sie holte ihre Überschuhe hervor, die sie am Morgen unter einer Sitzbank versteckt hatte, und sie zwängte sich auf ihren Platz zwischen die ungeduldigen Reisenden. Einige stiegen am Fuß der Anhöhe aus. Sie blieb allein im Wagen. Mit jeder Wegbiegung konnte man die Lichter der Stadt besser sehen, ihren weiten, funkelnden Schleier über dem Häusermeer. Emma kniete sich auf die Polster, und ihr Blick verschwamm in diesem Gleißen. Sie schluchzte, rief Leon und schenkte ihm zärtliche Worte und Küsse, die im Winde verwehten. Auf der Anhöhe gab es einen armen Teufel, der sich mit seinem Stock zwischen den Postwagen herumtrieb. Ein Haufen Lumpen bedeckte seine Schultern und ein alter, schäbiger Biberfellhut, rund wie eine Schüssel, verbarg das Gesicht. Doch wenn er ihn abnahm, entblößte er anstelle der Lider zwei klaffende, blutige Höhlen. Das Fleisch franzte in roten Fetzen, und Flüssigkeiten sickerten heraus, die als geronnene grüne Krätze bis zur Nase reichten, und die schwarzen Löcher schnieften krampfhaft. Wenn er jemanden ansprach, warf er den Kopf mit blödem Gelächter in den Nacken, dann rollten seine bläulichen Augäpfel beständig hin und her, stießen bei den Schläfen gegen den Rand der offenen Wunde. Er sang ein kleines Lied, während er hinter den Kutschen herlief. Wenn erst die heißen Tage kommen, träumt manche Maid von Liebeswonnen. Und alles Weitere erzählte von Vögeln, Sonne und Blättern. Manchmal tauchte er jäh hinter Emma auf, barhäuptig. Mit einem Schrei zuckte sie zurück. Iver trieb mit ihm Schabernack. Er riet ihm, sich am Romanusmarkt in eine Schaubude zu stellen oder fragte lachend, wie es seiner Liebsten gehe. Oft war man in voller Fahrt, wenn unversehens sein Hut durchs Klappfenster in den Postwagen hereinschoss, während er sich mit dem anderen Arm auf dem Trittbrett festklammerte zwischen den kotspritzenden Rädern. Seine Stimme, anfangs schwach und wimmernd, wurde schrill. Sie gellte durch die Nacht wie das unbestimmte Wehklagen einer dunklen Verzweiflung. Und durch das Gebimmel der Schellen, das Gesäusel der Bäume und das Gedröhn des hohlen Kastens bekam sie etwas Fernes, das Emma verstörte. Es drang tief hinab in ihre Seele, wie ein Wirbelwind in einen Abgrund, und trug sie fort zu den Weiten grenzenloser Melancholie. Doch Iver, der den Ballast rasch bemerkte, verpasste dem Blinden mächtige Hiebe mit der Peitsche. Die Schnur traf seine Wunden und er stürzte in den Schlamm mit lautem Geheul. Dann schliefen in der Hirondelle die Reisenden allmählich, manche mit offenem Mund, andere mit hängendem Kinn, an die Schulter ihres Nachbarn gesunken oder den Arm im Halteriemen, gleichmäßig hin und her pendelnd im Geruckel des Wagens. Und der Widerschein der Laterne, die draußen über den Kruppen der Zugpferde schaukelte, fiel durch schokoladebraune Kalikovorhänge und warf blutige Schatten auf all die reglosen Gestalten. Emma, trunken vor Traurigkeit, fror unter ihren Kleidern und fühlte sich, während ihre Füße immer kälter wurden, betrübt bis an den Tod. Daheim wartete Charles. Die Hirondelle hatte donnerstags immer Verspätung. Madame kehrte endlich zurück, kaum dass sie die Kleine küsste. Das Essen war nicht fertig. Einerlei, sie nahm die Köchin in Schutz. Alles schien jetzt dem Mädchen erlaubt. Oft sah der Mann ihre Blässe und fragte, ob sie sich krank fühle. »Nein«, sagte Emma. »Aber«, erwiderte er, »du bist heute Abend so seltsam.« »Ah, mir fehlt nichts, mir fehlt nichts.« Es gab sogar Tage, an denen sie kaum zu Hause hinaufging in ihr Zimmer und Justin, der zufällig da war, schlich auf leisen Sohlen umher, bediente sie weit geschickter als die beste Kammerfrau, er holte Streichhölzer, den Kerzenständer, ein Buch, legte ihr Nachthemd bereit, schlug das Bett auf. »Schon gut«, sagte sie, »los, geh jetzt.« Denn er stand da, mit baumelnden Armen und aufgerissenen Augen, wie eingesponnen in die zahllosen Fäden eines jähen Traums. Der nächste Tag war grauenhaft, und die folgenden waren noch unerträglicher, wegen der Ungeduld, mit der Emma sich nach ihrem Glück verzehrte. Eine wilde Gier, angefacht durch bekannte Bilder, die am siebten Tag in Leons Umarmungen hemmungslos hervorbrach. Seine Leidenschaft verbarg sich hinter überschwänglicher Bewunderung und Dankbarkeit. Emma genoss diese Liebe unauffällig und konzentriert, schürte sie mit allen Raffinessen ihrer Zärtlichkeit und bangte ein wenig, sie könne dereinst schwinden. Oft sagte sie mit sanft melancholischer Stimme, »Ach, du wirst mich verlassen, wirst heiraten. wirst sein wie die anderen.« Er fragte, welche anderen? »Die Männer eben, im Allgemeinen«, antwortete sie. Dann schob sie ihn mit wehmütiger Geste von sich und hauchte, »Ihr seid alle abscheulich.« Eines Tages, als beide ganz philosophisch über irdische Enttäuschungen plauderten, sagte sie, um seine Eifersucht auf die Probe zu stellen oder vielleicht einem allzu starken Mitteilungsbedürfnis nachgebend, früher einmal, vor ihm habe sie jemanden geliebt. »Nicht so wie dich«, fügte sie rasch hinzu und schwor beim Haupt ihrer Tochter, es sei nichts geschehen. Der junge Mann glaubte ihr, stellte aber dennoch Fragen und wollte wissen, was er machte. »Er war Kapitän zur See, mein Freund.« Verhinderte sie nicht jede Nachforschung und stellte sich zugleich auf ein Podest, wenn sie offenbar einen Mann in ihren Bann geschlagen hatte, der sicher von kriegerischem Temperament war und gewöhnt an Schmeicheleien. Da wurde dem Kanzlisten die Winzigkeit seiner Position bewusst. Er wünschte sich Epauletten, Kreuze, Titel. Das alles musste ihr gefallen. Er merkte es an ihrem Hang zum Verschwenderischen. Und doch verschwieg Emma viele ihrer überspannten Wünsche, wie zum Beispiel, dass sie für ihre Fahrten nach Rouen gern einen blauen Tilbury gehabt hätte, mit einem englischen Pferd und gelenkt von einem Groom in Stulpenstiefeln. Justin hatte ihr diese Grille eingeflüstert, als er sie anflehte, ihn als Kammerdiener ins Haus zu nehmen, und wenn das Verzichten müssen die Freude der Ankunft bei den Rendezvous auch nicht schmälerte, so verschlimmerte es doch die Bitternis der Heimkehr. Oft, wenn sie gemeinsam von Paris sprachen, murmelte sie irgendwann, »Ach, wie schön wäre es, könnten wir dort leben.« »Sind wir denn nicht glücklich?« entgegnete sanft der junge Mann und strich ihr mit der Hand übers Haar. »Ja, du hast recht«, sagte sie, »ich bin verrückt. Küss mich.« Zu ihrem Mann war sie bezaubernder denn je, machte ihm Creme mit Pistazien und spielte nach dem Abendessen Walzer. Er hielt sich für den seligsten Menschen auf Erden und Emma lebte frei von Sorgen. Doch plötzlich, eines Abends, »Du nimmst deine Stunden bei Mademoiselle L'Empereur, stimmt's?« »Ja?« »Ich habe sie heute Nachmittag bei Madame Liégeard gesehen«, fuhr Charles fort. »Ich habe von dir erzählt. Sie kennt dich nicht.« Es traf sie wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Dennoch antwortete sie gelassen, »Ah, hat sie etwa meinen Namen vergessen?« »Vielleicht gibt es ja in Rouen«, sagte der Arzt, »mehrere Demoiselle L'Empereur, die Klavierlehrerin sind.« »Gut möglich.« Dann unwirsch, »Ich hab doch Ihre Quittung. Hier, schau.« Und sie ging zum Sekretär, wühlte in den Schubladen, brachte alle Papiere durcheinander und geriet am Ende in solche Aufregung, dass Charles inständig bat, sie möge sich nicht so viel Mühe geben, bloß wegen dieser lumpigen Zahlungsbelege. »Ich finde die aber noch«, sagte sie. Und tatsächlich, schon am darauffolgenden Freitag, als Charles in der finsteren Kammer, wo seine Kleider hingen, in einen seiner Stiefel schlüpfte, spürte er ein Blatt Papier zwischen Leder und Socke. Er zog es heraus und las, »Quittung über 65 Francs für 3 Monate Unterricht zuzüglich diverser Auslagen. Félicie L'Empereur, Musiklehrerin.« »Wie zum Teufel kommt das in meine Stiefel?« »Das wird wohl«, antwortete sie, »aus der alten Schachtel mit den Rechnungen gefallen sein, die oben auf dem Brett steht.« Von diesem Augenblick an war ihr Leben nur noch ein Lügengewebe, in das sie ihre Liebe hüllte wie in Schleier, um sie zu verbergen. Es wurde ein Drang, eine Sucht, eine Lust. Und wenn sie erzählte, sie sei gestern auf der rechten Straßenseite gegangen, durfte man vermuten, sie habe die linke genommen.